Witz? Ja. Wie war der denn? Da gibt es, glaube ich, nicht mal ein Tondokument zu. Da, Käthe. Ich mach das. Und jetzt? Und jetzt?